Kann die äußere Gottesverehrung ohne die innere bestehen? Das auch nicht. Die äußere Gottesverehrung kann auf keinen Fall ohne die innere bestehen. Das ist einmal auf einmal ein Hintern in der Höhe, so wie die Religion des Friedens, die jetzt hier im Fastenmonat zelebriert. Ja, das Wichtigste ganz oben steht plötzlich. Ausspucken. Die Patriarchen haben auch so gebetet, aber die römische Kirche jedenfalls nur selten. Der Priester sich hinwirft auf den Boden, kein Freitag, kein Samstag. Meistens bleibt der Kopf oben. Das Wichtigste. Also nicht der springende Punkt hier. Nein, die äußere Gottesverehrung, springende Punkt ist, dass die nur äußerlich beten, sagen auch die islamischen Theologen unter Anführungszeichen. Das wirklich auf den Punkt bringen, wenn sie wirklich fragt, was zählt, ist nur das Äußere. Die fünf Pfeiler des Islam, das Innere, glaubst, denkst, was du willst, spielt überhaupt keine Rolle, ist der Unterschied. Nein, die äußere Gottesverehrung kann auf keinen Fall ohne die innere bestehen, weil jene von dieser getrennt ohne Leben, ohne Verdienst und ohne Wirkung bleiben würde, gleich wie ein Leib ohne Seele. Ja? Das Wesentliche, das Eigentliche, Formelle, ist immer die innere Gottesverehrung. Nur, er kann nicht bestehen ohne das äußere Element, insofern es eben unseren Leib betrifft. Ja. Sicher kann jemand, der seine leiblichen Fähigkeiten überhaupt nicht mehr benutzen kann, so wie der arme Steve Hopkins, der vor ein, zwei Jahren dann gestorben ist, den man fast nicht mehr rühren hat können, aber sein Geist hat noch gearbeitet, auch wenn er hauptsächlich Blödsinn geschwafelt hat, seine Bücher und so weiter. Aber die normalen Menschen, ein Menschen, der normal funktioniert, insoweit er normal funktioniert, also eben mit seiner Seele und mit seinem Leib Gott die Ehre geben. Rein äußerlicher Gottesdienst, rein äußerliches Dahersagen der Gebete oder eben knien oder sich auf die Erde werfen, ohne jegliche innere Anbetung oder Gottesverehrung, das wird nichts nützen.